21. Dezember. Jul. Thomasnacht. Wintersonnenwende. Geburt der unbesiegten Sonne. Wintersonnenwende. Sonnenlicht, das Leben spende. Hoffnung kehrt zurück in unsere Stube. Wende das Schicksal, beende die Nacht. Sonne, hilf, dass unser Bewusstsein erwacht. Sonne, scheine tief in uns hinein. Erhelle das ewige Licht im Herzensschrein. Das Weihnachtsfest ist keine Erfindung des Christentums, sondern ein altes kosmisches Sonnenfest, das in vielen Kulturen auf unterschiedliche Weise gefeiert wird. Vor der Einführung des christlichen Weihnachtsfests feierte man an diesem Tag die Geburt vieler Gottessöhne. In Griechenland wurde die Geburt des Lichtgottes Soter gefeiert. Die Syrer feierten Tammuz. Und im alten Römischen Reich wurde die Geburt des unbesiegbaren Sonnengottes Mithras gefeiert. In der alten keltischen Kultur galt dieser Tag als die Geburt des Artus. Das Licht wird in der dunkelsten Nacht geboren. Heute wird das Licht des neuen Morgens empfangen und im Schoß der Mutter gewiegt, bis es am 24. Dezember den Umschwung macht und sichtbar beginnt, über die Nacht zu siegen. Die Tage werden wieder länger und die Nächte verkürzen sich. Zugleich ist die Wintersonnenwende das Datum des astronomischen Winteranfangs. Die Sonne steigt aus der Tiefe hervor und gewinnt mit jedem Tag mehr an Kraft. Man feierte dieses Fest im Einklang mit Mutter Erde, um sie zu ehren und ihr zu danken. Die Ahnen wurden geehrt und aufgesucht, damit sie den Segen für das neue Jahr gaben. Es wurde orakelt, geräuchert, gesegnet. Kugeln wurden an einen immergrünen Baum gehängt und Kerzen entzündet, um die Wiederkehr des Lichts und das ewige Leben zu feiern. Unsere Ahnen suchten heilige Haine, Baumgruppen, die wie eine Kathedrale wirken, auf, um in Kontakt mit den geistigen Kräften zu kommen und die Erde zu segnen. Das Christentum erklärte diese Nacht zur Thomasnacht. Der ungläubige Thomas gehörte zu den 12 Aposteln. Diese Nacht ist mit vielen alten Riten und Bräuchen verbunden. In manchen Gemeinden beginnt ab der Thomasnacht ein 12-tägiges Glockengeläut, um die Geister und Dämonen auszutreiben. Julnacht. Die Sonne um Mitternacht schauen. Die Julnacht oder Thomasnacht gehört zu den Rauhnächten. An diesem Tag wird die Wohnung geräuchert, gereinigt und geputzt, der Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Am Abend werden alle Kerzen gelöscht, alle Lichter ausgemacht. Man verweilt in der Dunkelheit bis Mitternacht und entzündet um Mitternacht das Julicht oder draußen das Julfeuer, symbolisch für das Licht, das wiedergeboren wird und sich ewig erneuert. Mit dem Julicht entzündet man sodann alle anderen Kerzen. Man schenkt sich Kugeln, früher Äpfel, mit besonderen Segenswünschen, auf dass diese sich in der neuen Runde erfüllen, und man orakelt. In dieser Nacht werden die Jahresrune, der Jahresengel, die Jahreskarte gezogen. Mit der Wiedergeburt des Lichts schaut man, was das neue Jahr bringen wird. Tipps für die Julnacht. Verbringe diese Nacht bewusst. Du kannst ein paar Freunde einladen oder dich mit ihnen treffen. Bereite dich darauf vor, indem du deinen Wohnort räucherst und aufräumst. Stelle etwas für die Naturwelten hinaus. Körner, Milch. Und danke ihnen für die Fülle und den Segen im alten Jahr. Lege dir ein Orakel bereit, das du sehr liebst. Lösche das Licht und warte bis Mitternacht. Entzünde eine Kerze. Ziehe deine Jahreskarte und oder deine Jahresrune. Sende das neue Licht als Segenslicht in das gesamte vor dir liegende Jahr, in jeden Monat und in alles, was mit dir sichtbar und verborgen verbunden ist.